Zweitens, mehr materieller Anreiz. Die Aufnahme auch einer einfachen Tätigkeit muss sich stärker lohnen. Das ist gegenwärtig nicht der Fall. Wie die Tabelle 5.2 zeigt, verbleiben einem Hartz-IV-Empfänger aufgrund der Anrechnungsvorschriften bei einem Stundenlohn von 5 Euro netto noch 1,68 Euro. Anders ausgedrückt, bei 5 Euro ist die Grenzbelastung 66%, bei 7,50 Euro ist sie 74%, bei 10 Euro liegt sie bei 70%, alleinstehend, beziehungsweise 80%, verheiratet, 2 Kinder. Dass dies der Schwarzarbeit Vorschub leistet und den Leistungswillen in einer generell wenig leistungsbereiten Gruppe zusätzlich mindert, liegt auf der Hand. Die Lösung böte ein Modell, das die Amerikaner Negative Income Tax genannt haben und das bei uns seit Jahren diskutiert wird. Es wäre recht einfach zu installieren. De facto ist jeder Arbeitnehmer daran gewöhnt, dass die Grenzbelastung seines Einkommens, Lohnsteuer und Sozialversicherung zusammengerechnet, schon bei 1.000 Euro Monatslohn 40% beträgt und bei 1.500 Euro Monatslohn 50% erreicht. Ein Transferbezieher, der eine Arbeit aufnimmt, sollte über alle Einkommensstufen hinweg, bis die Verrechnung mit den Transferleistungen abgeschlossen ist, 50% seines Arbeitslohns behalten können. Erst nach dieser Anrechnungsgrenze würde das normale Sozialabgaben- und Steuerrecht einsetzen. Allerdings sollte der Übergang so gestaltet sein, dass an der Grenzbelastung von 50% festgehalten wird, nur dann wäre das System wirklich logisch. Im Sinne eines konsistenten Anreizes zur Arbeitsaufnahme wäre dies ein gutes System, aber ein sehr teures, weil man ja den normalen Arbeitnehmer gleich behandeln müsste. Für viele entstünde ein Anreiz, ihre Erwerbstätigkeit zu reduzieren, weil der Kombilohn lockt. Während jemand mit 1.200 Euro brutto im Monat dann keine Grundsicherung mehr bekäme, aber eben auch keine Abgabenbelastung hätte, beträgt die Durchschnittsbelastung eines Arbeitnehmers mit 1.200 Euro Bruttolohn heute, 2010, bereits 44 Euro Lohnsteuer und 252 Euro Sozialversicherung, zusammen 296 Euro. Alle Kombilohnmodelle, alle Modelle eines anrechenbaren Grundeinkommens, alle Modelle, die auf einer negativen Einkommensteuer beruhen, haben das Problem, dass die Einkommen bis zu dem Niveau, bei dem der stufenweise Abbau der Transfers abgeschlossen ist, abgabenfrei bleiben müssen. Auch danach sollte die Grenzbelastung 50% nicht übersteigen. Das führt insbesondere bei der Sozialversicherung zu gigantischen Ausfällen, denn deren Einnahmen werden überwiegend durch die niedrigen und mittleren Einkommen erwirtschaftet. Das Anrechnungsproblem entschärft sich zwar in dem Umfang, in dem die Einkommensersatzleistungen für die erwerbsfähigen Transferbezieher abgesenkt werden, dann gerät man allerdings schnell in Konflikt mit dem Grundsatz, dass jedem das sozioökonomische Existenzminimum zusteht.